immer noch nicht deutlich aufgeklärt, ob jetzt Gin und Wodka denn nun ein Paar waren oder nicht. Gin und Toni, ja? Wermut. Ja, genau. Wer Scheiße. Hallo und herzlich willkommen zum 84. Conancast. Heute besprechen wir mal wieder einen Manga-Band, und zwar einen ganz besonderen Manga-Band, nämlich die Detective Conan FBI Selection. Ein ziemlich dicker Manga, und den kann ich natürlich nicht alleine besprechen, denn ich habe mir eingeladen Olli. Hallo Olli. Hallo Philipp, hallo liebe Hörer. Ich freue mich heute mit euch die geheimen FBI-Akten zu studieren. Genau. Und mit dabei ist auch unser Stargast. Willkommen, Kevin. Jo, hallo. Ich habe auch von der NSA, CIA und vom FBI da die Akten geklaut. Ich bin auch schon hinter Gittern, aber ich durfte hier immerhin podcasten. Super. Genau, da haben wir dich recht herzlich zu eingeladen, heute mit uns die FBI-Selection zu Ich will die Handschellen nicht anziehen. Och, Menno. Ja, so einfach ist das nicht, uns hier zu entkommen. Ja, die FBI Selection erschien am 7. Mai 2015 hier in Deutschland, also noch gar nicht so lange her. Auch nicht so lange her ist es, dass die FBI Selection in Japan erschien. Das war am 19. April 2014, also vor gut einem Jahr. Und ich würde sagen, wir fangen an wie immer bei einem Manga-Band und schauen uns erstmal das Äußere an. Was sehen wir denn da auf dem Cover? Gibt es irgendwelche Besonderheiten oder Unterschiede zum japanischen Original? Nee, also das, was am meisten heraussticht, ist in der Tat eigentlich das deutsche Logo. Das mussten sie natürlich mit dem japanischen austauschen. Ansonsten ist es aber genauso hübsch, muss man sagen. Und auch genauso, ich sag mal, kontrastreich. Also der schöne FBI-Selection-Stempel prangt da überall herum und gefällt mir sehr. Ja, ich war auch sehr angetan, als ich in meinen Manga-Laden ging und mir da zig Manga-Neuheiten von EMA gesichert habe, war das tatsächlich der dickste und zugleich auch günstigste Band, komischerweise, und der ist gleich mir im Regal entgegengesprungen, dadurch, dass er eben so dick ist und vor allem auch an der Seite der Conan ja so schön da sehr ist schön, mit seiner Shuichi Akai-Mütze. Das war gleich so das Mystery-FBI-Feeling. Ja, ansonsten, das Cover sieht aus wie das japanische. Keine und zwar, großen genau, Änderungen. Eigentlich, ich glaube nämlich gar keine Änderung. Also FBI Selection haben sie noch drunter geschrieben, das ist im japanischen mit den komischen Schriftzeichen. Ich glaube Hiragana. Ja, Hiragana. Ach so, das sind Hiragana, ja. Und dann Detektiv Conan statt Meitante Conan und statt des Shogakukan-Hinweises jetzt das Egmont-Manga-Logo. Aber das sind ja nachvollziehbare Änderungen. Ja, die man ansonsten immer eingeht, ja. Aber ich meine, es wurde ja am Hintergrund nichts geändert. An den Charakteren natürlich auch nicht, von daher. Das wäre cool, wenn sie da jemand anders hinpacken. Ja, Genta oder so, ne? Ja. Für die FBI Selection. Tritt noch bei in 20 Jahren. Ja. Na gut. Nee, schönes Cover. Ja, und da es ja aus dem Japanischen einfach übernommen wurde, denke ich, kann auch niemand wirklich meckern, weil es ist das Original und Ende. Fertig. Ja. Ja. Bei uns haben sie sogar die Bilder in. Die Charakterbilder schön. Ohne irgendwelche Dinger davor gestaltet. Im Japanischen ist da ja immer noch so die FBI-Dings, ragt da so ein bisschen in Shuichis Mütze und Eiers Haare werden ein bisschen vom Logo verdeckt. Bei uns ist das nicht. Ja, vor allem auch bedingt dadurch, dass Detektiv Conan-Schriftzug in Japan ein bisschen größer ist. Umfangreicher ist und deswegen viel mehr Platz einnimmt. Da haben sie die Werbung noch nötig in Japan. Ja. Umfangreiche vielleicht nicht mit den 6 Schriftzeichen, aber die machen das eben so fett und groß, ne? Dass man einfach, damit alle im Laden sehen, oh, der Chief Conan, Mensch, das muss ich haben. Genau. Das sagen die auf Deutsch, ne? In Japan. Ja, oh, und genau den Chief Conan. Das sag ich, wenn ich den in Japan sehe. Oh Mann. Gut, drehen wir den Manga um. Okay. Da sehen wir dann ja, wie gehabt, genau, ist so schwer ist der Band. Ja, da sehen wir eine schöne Inhaltsangabe, auch mit den Charakteren, die eine Rolle spielen. Da weiß man auch gleich, worum es denn geht. Falls man als Laie, sag ich mal, oder normaler Detektiv-Conan-Fan nicht mehr genau wusste, wer jetzt noch beim FBI war. Shuichi Akais Tod ist ja auch schon eine Weile her. Da sind noch einmal alle gelistet. Und natürlich auch auf dem Cover zu sehen, ganz klar. Ja, ansonsten fällt ins Auge der Preis mit 5,99 € beziehungsweise 6,20 € in Österreich. Ja, aber bevor mir der Preis ins Auge fallen würde, würde mir das Schlüsselloch ins Auge fallen. Wer befindet sich denn dort? Akai. Akai, Shuichi. Sag es nochmal. Mufasa. Kennt ihr, oder? Ich bin von den Idioten umgeben. Im Schlüsselloch ist der Narben Akai zu sehen, die Person, die sich als Shuichi Akai ausgibt, beziehungsweise wissen wir ja schon dank Band 78, dass es sich dabei um Bourbon handelt. Ja. Ja, dort im Schlüsselloch zu sehen, beziehungsweise kann natürlich auch Wermut sein. Ich denke mal, das ist hier eher Wermut aus dem Mystery Train. Möglich. Wären sie, glaube ich, ja. Ja. Der war ja, glaube ich, auch im Schlüsselloch zu Band 78, genau diese Figur, aber so sicher bin ich mir jetzt nicht auf die Schnelle. Sie war auf jeden Fall schon mal im Schlüsselloch, ja. Ja, aber ob das genau das gleiche ist Bild ist? Genau das gleiche Bild, ja. Ja, okay. Nur bei 78 ist es etwas weiter rausgezoomt. Ah, okay. Da sieht man mehr den Körper. Zentriert. Und hier sieht man vor allem den Kopf. Wichtige Details, ja. Dann kommen wir zum Preis, der einen ins Auge sticht. 5,99 €. Sehr günstig für so einen dicken Batzen. Ähnelt ja wieder den anderen Sonderbänden. Vor allem Special von Black Edition. Mit Ausnahme von natürlich. Genau, Kick It Like Conan war ja etwas teurer. Wie teuer war das? 9,99 €. Ja, 9. Okay, den 1 Cent gönne ich dir. Aber mit 5,99 € gönnst du mir nicht. Naja, wie du willst. Nee, da nicht. Da muss man schon knallhart sein und den Preis so nehmen, wie er ist. Gut. Dann schlagen wir den Band auf. Da finden wir direkt noch einmal einen Detective Conan-Schriftzug. Blättern nochmal weiter. Da finden wir nochmal einen Detective Conan-Schriftzug mit Detective Conan im Hintergrund. Und Gosho Aoyama noch mal weiter. Ja, Gosho Aoyama presents. Nee, präsentiert. Ach, präsentiert. Diesmal haben sie es übersetzt, okay. Ja. Jetzt hatten sie mehr Zeit, ne? Dann blättern wir weiter und sehen dann gleich die 7 Fälle, die da im Band enthalten sind. Ja. Und, ja, auch die ganzen geheimen Profile des FBIs, wobei man da sagen muss, es sind ja nicht alle Mitglieder des FBIs. Ja, also, es sind doch nur ein paar geheime Profile, ne? Ich meine, Edward Snowden konnte auch nicht alles stehlen. Wir haben halt auch nicht alles hier drin, ist ja in Ordnung. Ja, aber im Inhaltsverzeichnis steht geheime Profile des FBI und da sind dann auch Masumi Sera, Bourbon und Subaru Okiya gelistet. Ja, okay, aber das lasse ich durchgehen. Stimmt. Es gibt noch die 2 Geheimberichte des FBI, in denen da 2 Fälle vorgestellt werden, die es ja in dem Band eigentlich gar nicht gibt. Nämlich geht es ja einmal um den Beltway Express und einmal um den Zusammenstoß von Rot und Schwarz. Richtig. Im Krankenhaus war das ja damals, Band 58, um die Ecke da. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir direkt schon zum Inhalt über. So schnell wie noch nie bei einem Band Conan Cast. Und da besprechen wir zunächst den ersten Fall. Das ist die Kampfspielfalle. Game Start. Ja, da fällt mir ein. Nicht wahr, Kevin? Da fällt mir ein. Die Kampfspielfalle. Als ich das erste Mal aufgeblättert habe, habe ich die Kampfspielhalle gelesen. Naja, Halle, Falle. Ja, am inneren Tag, ist, glaube ich, auch daran angelehnt. Ja, ist man auch eine Spielhalle. Findet der Fall auch statt. Dort gehen nämlich Conan, Ran und Sonoko hin, nachdem sie irgendwo ein paar ziemlich alberne Fotos geschossen haben. Auch und in nach der Spielhalle. In der Spiel, ja. Und dort treffen sie dann auf Jody Star Centimillion und auf diese Jody Centimillion, ihrer Englischlehrerin, da sehen sie, dass diese völlig begeistert den Videospielen verfallen ist und da Rekord um Rekord aufstellt, Endgegner um Endgegner niederschlägt. Und das stößt auf, nicht unbedingt im Magen, aber immerhin im Gehirn. Dort ist man nämlich sehr erstaunt über die neuen Erkenntnisse, die man hier gesammelt hat um Jody. Aber so friedlich soll es ja nicht bleiben. Ran möchte ebenfalls mal ein Kampfspiel ausprobieren, wird doch gleich von einem mysteriösen Typen, Gamer, ein typischer Gamer herausgefordert. Dick, fett, arbeitslos, mit Brille, oh nein. Oh, was? Die Klischees treffen gar nicht zu. Hervorragend. ja, von einem mysteriösen Gamer mit sie herausgefordert, kann den Kampf auch verlieren. verliert den Kampf. Gegen den Computer gewinnt sie noch. Später gegen den Gamer verliert sie. Der hat aber auch scheinbar ziemlich viele Kniffe drauf. Das geht dann so weiter, dass später dieser starke Gamer dann selbst verliert, wenn ich das so richtig sage. Und dabei auch noch, ja, wie soll es anders sein, tot aufgefunden wird, während er während des Spiels. Und da ist es nun an der Sache der vier Leute, den Fall, also eigentlich drei, den Fall aufzuklären und zu schauen, wer hat ihn umgebracht und ja, und wie konnte das während des Kampfes überhaupt geschehen? Inspektor oder Kommissar Nigeray schaut vorbei, möchte erstmal mit seinen Englischkenntnissen angeben, scheitert dabei jedoch kläglich. Was hat er nochmal? Policeman, ne? War noch ein Wort, ne? Policeman. War auch, im Anime haben sie es gerade auch umgesetzt, fällt mir gerade ein, oder? Ja, da Policeman? Policeman, ja. Okay. Jedenfalls gibt es dann noch einige Verdächtige. Zum einen der Kampfspielhallen-Mitarbeiter, der das Geld vom Automaten gewechselt hat oder herausgenommen hat. Dann gibt es noch einen Widersacher, der in derselben Gegend sein Unwesen treibt und sich wohl ebenfalls gerne oben in den Rängen sieht, allerdings auch ein handfestes Motiv haben soll. Ich glaube, es ging um Geld, wenn ich mich recht erinnere. Ging es nicht um darum, dass der Gamer seine Schwester gemocht hat? Genau, also Motive liegen vor, wie immer. Und Jody und die Polizei und Ran, Sonic und Conan versuchen natürlich alles zu tun, um den Fall aufzuklären. Und wisst ihr noch, wie der Fall ausging? Natürlich. Nein. Nein. Achso, Olli? Nein. Ja. Auch nicht? Der Mörder wird überführt. Ja. Also, was? Ja. Das ist ja in der Conan-Serie ziemlich oft der Fall, sag ich mal. Und dann ganz am Ende kommt aber das Spannendere, weil sie sehen nochmal eine Szene mit Jody, ja, wo die Operation Rotten Apple beginnt. Ja, genau. Das ist nämlich tatsächlich der wirklich gute Teil des Falls. Der eigentliche Fall ist zwar auch gut, vor allem weil, ich tue schon wenig bewerten, vor allem weil ich den ja, oder ihr auch, aus RTL 2 Zeiten den ja gut kennt. Und Viva-Zeiten, ja. Und Viva-Zeiten, ja, für alle etwas neueren Conan Fans hier. Aber Rotten Apple, verfaulter Apfel, das passt doch. Auf jeden Fall. Interessant ja aber auch, dass man es jetzt in Verbindung bringen kann mit der weiteren Story. Ich glaube, damals beim ersten Lesen noch nicht. In der Tat. Wir wissen schon, ja, wer gemeint ist. Also ich hoffe. Das finde ich allgemein an der FBI-Selection sehr schön, dass man immer den Zusammenhang gleich weiß und das nochmal aus einer anderen Perspektive liest. Ja, ich das war auch immer ein bisschen der Vorteil. Ja. Ich dachte, oh ja, das wusste ich damals nicht, ja. Ja, wie ist denn deine Bewertung, Kevin? 4/5. Das ist nämlich ein so alter Fall, dass ich ihn wirklich an die Folge so oft gesehen habe. Bei mir spielt in dem hier leider auch zur Objektivheit auch der Nostalgiefaktor mit. Und der gewinnt mit 4/5. Da schließe ich mich dir ja ganz klar an. Also 4/5 finde ich hier absolut gerechtfertigt. 4/5 verfaulte Äpfel vergebe ich. Warum vergibst du zuerst? Dann vergebe ich 4/5 Boxhandschuhe. Spielhallenautomaten Boxhandschuhe. Ja, und ich vergebe dann 4/5 Autorennen spielen. Oh, Need for Speed oder Mario Kart? Und was gibt's noch? Was möchtet ihr noch? Es gibt noch, wie heißt es, eine Flatout gibt's noch. Es gibt Gran Turismo. Es gibt. Deine Bewertung bitte. 4/5, okay. Ja, 4/5, weil einmal halt, der Fall ist wirklich sehr alt und ja, man lernt Jody da erst richtig so auch von einer anderen Seite kennen. Ja, genau. Und ja, dann gibt's Mr. Megures Englisch wird zu einem lustigen Faktor in dieser Szene. Dann am Ende das mysteriöse Auftakten eines, ja, damals noch unbekannten Falls und dann auch so die Technik, finde ich allgemein, so die Videospieltechnik, die es da gibt, so dieses Virtual Reality, was ich ja auch immer wieder gerne ist, spielen möchte. Also früher, also zu der Zeit, als das rauskam, war Virtual Reality mittlerweile wieder stark verpönt. Aber jetzt konnte mit Oculus Rift und sowas, hat ja gerade Facebook gekauft. Damit wird jetzt wieder sehr stark beworben. Nachdem Nintendo damals mit dem Virtual Boy einen ziemlichen Schuss in den Ofen gelandet hat. Naja. Ich fand es auf jeden Fall sehr schön, diesen älteren Fall mal wieder zu lesen, weil, ja, ich weiß nicht, wann ich ihn das letzte Mal gelesen habe. Das letzte Mal habe ich die Anime-Folge zuletzt gesehen und das ist auch schon Jahre her. Bei Viva wahrscheinlich dann, ne? Ja. Oder bei RTL 2 noch. Viva. Ich so viel angeschaut. Viva. Man hat ja damals... Also ich war ein sehr fleißiger Content-Gucker bei Viva. Ja, euch auch. Immer eingeschaltet, damit Viva gute Quoten kriegt und neue Folgen bringt. Aber... Gut, dann sind wir auch schon beim ersten geheimen Profil angekommen, in dem diesmal, passend zum ersten Fall, Jodie Starling ein wenig genauer durchleuchtet wird. Da hat man hier im Sonderband zwei Seiten, also Vorder- und Rückseite, also insgesamt eine Seite mit Vorder- und Rückseite, gewidmet der FBI-Agentin, was man ja damals noch gar nicht weiß, nachdem man den Fall gelesen hatte. Nein. Aber da der nachfolgende Fall, nee, da weiß man es auch noch nicht, oder? Okay, also wird hier doch schon gespoilert vor dem nächsten Fall. In dem Sinne, naja. Ja, wird gespoilert, ja. Auf jeden Fall wird sie hier genauer vorgestellt und auch einige Eigenschaften werden da ja auch benannt, die erst später in Erscheinung treten. Finde ich sehr schön, dass das hier abgedruckt ist, dass es auch übernommen wurde, die Texte eingedeutscht wurden, auch wenn die Bilder weiterhin die japanischen Szenen zeigen. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Aber ich finde es cool, dass man nochmal erwähnt, ja, sie hat auch in Japan immer ihre Waffe dabei und kann auch mit gefesselten Händen Verbrecher ausschalten. Und auch mit passenden Bildern, wenn auch leider auf Japanisch, ne? Ja, ich fand das immer ein bisschen schwieriger, vor allem auch bei späteren Geheimprofilen, wenn da mit solchen Texten unter dem Bild auf das Bild verwiesen wird, man das Bild aber gar nicht lesen kann, also die Texte im Bild, dann ist das immer so ein bisschen so, kann man nicht so wirklich miteinander dann verbinden. Ja. Vor allem, ich find's auch immer schön. Ja, bitte? Ich wusste auch gar nicht mehr, also nicht mehr so direkt, dass damals ja alles abgebrannt ist von ihrem Haus, dass der Verumoto angezündet hat und nur noch die Brille übrig blieb. Habe ich so gar nicht mehr gewusst. War für mich auch eine kleine Auffrischung wieder. Weiß auch gar nicht, ob man das so mitbekommen hat im Manga. Ich also auch nicht. Also ja, als Wermut kam ja raus, Jodie halt geholt, ne? Und dann halt A Secret Banks Woman. Dass die Brille ein Andenken ihres Vaters ist, war mir, glaube ich, auch neu. Das war ja... Nee, das wurde gesagt, sagen wir mal, irgendwann. Ja? Okay, dann wurde es gesagt. Dann haben wir es überhört, überlesen. Kann ja mal passieren nach mittlerweile schon 80 Fällen. Olli, du brauchst doch nicht rechtfertigen hier im Podcast. Ich habe für die Zuschauer gesprochen. Ach so. Ja, ich fand es auch mal sehr schön, mal herauszufinden, wo denn die einzelnen Bilder, die dann bei diesem Geheimprofil abgedruckt sind, aus welchen Fällen die tatsächlich stammen. Und manchmal bin ich da wirklich an meine Grenze gekommen. Eigentlich nicht selten, aber manchmal wusste ich doch, wo die dann herkamen, hab mich da schon ein bisschen stolz gefühlt, das zu wissen. Ja. Der eine wurde, könnt ihr auch mal machen, wenn ihr den Band habt. Wenn bei ihrer Hobbys, wo da steht ein Nerd, ne? Das Bild ist doch von dem X-Kreis. Ja, genau. Mit dem Fahrstuhlfall, oder? Dreieck, ja. Ja, wo sie genau. Dann sagt, oh ja, ich hab das schon mal gesehen. Ein Game-Controller, ja. ja. Ich meine, für eine FBI-Agentin hätte man, ja. Dann würde ich sagen, machen wir direkt weiter mit dem nächsten Fall. Haben wir noch einige Fälle vor uns. Und zwar die Bomben-Stimmung. Das ist ja auch der Titel der gleichnamigen Episoden im deutschen Anime. Und den Fall wird uns jetzt Olli kurz vorstellen. Anhand des Titels dürfte man es bereits erraten haben, worum es hier ging. Es geht um Flüchtlinge. Unvergesslicher Fall. Und er beginnt sogar ziemlich mysteriös und schwarz, nämlich in einer Bar, wo Gin und Wodka mal wieder auftreten und wir eine sehr interessante Szene, sag ich mal, zwischen den Herren in Schwarz und Wermut zu sehen bekommen, die, glaube ich, da das erste Mal in Erscheinung tritt. Ich glaube ja. Und dort stammt dann ja auch der berühmte Satz her, wir wollen wieder einen Martini mixen. Ja, bis heute bekannt in der Detective Conan Fanszene. Ja, und ein Martini immer noch mixen. Nicht deutlich aufgeklärt, ob jetzt Gin und Wodka denn nun ein Paar waren oder nicht. Gin und Jodie, ja. Wermut. Ja, genau. Olli sagt Gin und Wodka, ich sag Gin und Jodie. Ja, scheiße. Ja gut, aber ihr wisst, was gemeint ist. Ja. Ja, Gin also Gin und Wermut, ja. Genau, Gin und Wermut, ja. Aber... ergeben ja ein Martini, genau. Gin und Wodka, ja. Naja, jedenfalls, ja, er kam halt das so und was rauskommt, schwarz und schwarz mischen, ob das immer noch schwarz ist, ist die Frage, ob damit auch eine Anspielung gemeint ist. Konnte ich mir jetzt nicht so denken. Jedenfalls wechselt dann die Szene und wir begeben uns auf einen, ja, Skiausflug. Die Detective Boys sind mit Professor Agatha, Conan und Ai zusammen im Bus unterwegs und wollen in die Berge fahren und Skifahren. Der Professor hat sie allerdings vorher in der Nacht ein Skilehrvideo angesehen und ist daher erkältet. Und Conan und Ai philosophieren dann nochmal wieder über die Männer in Schwarz, weil Conan ziemlich gelangweilt reinblickt und kommen dann eben auf die Männer in Schwarz zu sprechen. Daraufhin geht an ihn ein, ja, ganz in Schwarz gekleideter Kerl, ich denke mal vielleicht ein Pfarrer oder so, vorbei, vielleicht von Beruf. Und daraufhin denkt Conan natürlich gleich, er gehört dazu, aber Ai denkt natürlich, nein, ist er nicht. Dann kommen sie auch mal wieder auf den Pisco-Fall, so nenne ich ihn mal, zu sprechen. Daraufhin erschreckt Ai plötzlich und spürt die Präsenz der schwarzen Organisation in diesem Bus. Daraufhin treten dann auf Dr. Areide und Jody. Ja, die beiden sind halt auch zusammen in dem Bus unterwegs. Und dann fällt der Blick auch noch auf einen, ja, anderen hustenden Mann hinten in der Busreihe mit einer schwarzen Strickmütze. Also sehr mysteriöse Personen sind anwesend in diesem Bus. Und dann geht auch der eigentliche Fall schon los. Und zwar betreten zwei Männer in kompletter Skiuniform den Bus und entführen daraufhin kurzerhand den Bus. Ja, so, ja. Ja, schneller kommt man nicht in die Berge, oder? Genau. Ja, so geht das dann halt, geht die very, very exciting Bustour, der Fall geht dann los. Ja, genau. Also ja, es sind cool. Auch wirklich nicht nur exciting Scenes, sondern auch lustige Szenen mit dabei. Und Conan kommt dann darauf, dass hinten im Bus ein Komplize sitzt und es eigentlich drei Täter sind, weil er immer enttarnt wird, wenn er irgendwas machen möchte. Mhm. Und dann sehen wir halt auch, dass die Polizei, Megure, Takagi, Shiratori, Sato auch, die sind alle halt mittlerweile alarmiert und am Ermitteln, wollen natürlich die Fahrgäste nicht gefährden und ja, die Entführer stellen die Forderung, dass ihr Boss freigelassen wird. Also der Fall nimmt wirklich an Fahrt auf. Und ja, dann kennen wir ja alle Fahrt, ja. Genau. Im Bus, ne? Genau, der Bus nimmt an Fahrt auf. Ja. Und schneller und schneller, ja. Wir kennen ja dann alle, wie sich die Szene so weiterhin entwickelt. In dem Tunnel tauschen dann Dr. Areide und der mysteriöse Mann mit der schwarzen Strickmütze die Skijacken und Brillen und das ganze Outfit mit den Entführern aus, die dann daraufhin sozusagen unerkannt entkommen wollen mit ihrer Komplizin. Ja, während des ganzen Handgemenges kommt es dann halt zu dem, ja, unvorhergesehenen Zwischenfall, dass plötzlich die Bombe, die die Entführer mitgenommen haben, aktiviert wird. Daraufhin stürmen alle aus dem Bus. Und Ai will natürlich im Bus sitzen bleiben, weil sie halt zu dem damaligen Zeitpunkt immer noch ihre Selbstmordgedanken hat, wird aber von Conan gerettet, wie wir wissen. Und daraufhin wird sie halt dann ins Krankenhaus gebracht und so klingt der Fall dann langsam aus und am Ende tritt nochmal der mysteriöse Mann mit der schwarzen Strickmütze in Erscheinung. Akai Shuichi. Ja, genau, das wusste ja man zum damaligen Zeitpunkt noch nicht. Ja, aber ein sehr, sehr spannender Fall, also die Spannung nahm nicht ab in diesem Busentführungsfall. Ja, der Humor aber auch nicht. Der Humor auch nicht, genau. Nee. Was sozusagen... Das war ja... Also, erstmal lässt sie ja den einen Entführer stolpern, ne? Genau. Und dabei in der Szene, der Blick von Colin ist der Hammer. Ja. Und der will sie erstmal zur Strecke bringen und sie labert ihn erstmal voll mit Englisch voll. Ja, ja, okay. Schade, dass man das nicht gelesen hat. Ich glaube, im Anime hat man es gehört. Na, jedenfalls weil halt so viele Charaktere in diesem Bus halt sind, die wir mittlerweile alle kennen und spannungsfaktormäßig und so, bin ich dazu geneigt, die Höchstbewertung von 5 von 5 Skiern zu vergeben. Oh ja, da muss ich mich ganz klar anschließen. Für mich ist das immer noch, also der Bombenstimmungsfall ist für mich immer noch der, der das ganze, die ganze FBI-Szene so eröffnet. Stimmt, ja. Und dass es da so losgeht, weil Jody dabei ist, weil Akai dabei ist, weil einfach, ja, auch Wermut ist ja auch dabei, also alles ist mit dabei und grandios gemacht, lustig, witzig, spritzig, alles. Ich sag nur, where can a lipstick bring us? Und vergebe dementsprechend 5 von 5 Lippenstiften, die uns hoffentlich weiterhelfen. Ja. Also, der Fall, den muss eigentlich jeder Detective Conan-Fan kennen, also ohne den geht's nicht, sage ich. Und ich finde auch, hier wird erstmals klar, dass Jodie irgendwas drauf haben muss. Weil die prügelt ja erstmal einen nieder, in FBI-Manier, und sie kann ja noch die Waffe irgendwie verriegeln, ne? Ja. Weil sie sich ja irgendwie auskennt und weiß, wenn man da rumfummelt, dann kann man nicht mehr schießen. Toll. Genau, und dann... Ich gebe darum auch 5 von 5, aber vor allem wegen dem Humorgehalt. Der gefällt mir immer noch am meisten. Vor allem Jodie, auch so lustig. Ja. Also, erst wenn man alles niederhauen und dann auf einmal, oh, oh. Ja, okay. Ja. Auch schön war dann die Szene, nachdem sie ihn da mit der Waffe entnommen hat, dann kam ihr Zitat, a secret makes a woman woman, und dann kommt, okay, ich nehme an, du ergibst dich. Also, sehr schön. Ja, gut, soweit zur Bombenstimmung. Hier herrscht ja auch eine Bombenstimmung. Wir gehen weiter zu den nächsten geheimen Profilen, die sich an diesen Fall anschließen. Das ist diesmal nicht nur eins, sondern mehrere. Einmal wird Shuichi Akai genauer beleuchtet, dann James Black, André Kamel, und das war's dann auch vorerst. Also gleich 3 geheime Profile hier nach einem Fall, Schlag auf Schlag. Also klar, FBI, ich meine, Shuichi Akai hat ja jetzt noch Sinn, ne? Vergangenheit, Dai Morobushi, beziehungsweise Rai, wissen wir Bescheid. Ja, ich find's ein bisschen schade, dass der Fall um P&A hier fehlt, der Panda-Fall mit James Black. Der wäre eigentlich... Ja, das habe ich auch gedacht. Das wäre eigentlich für mich ein Muss-Fall gewesen. Ja, aber er wird immerhin im Profil erwähnt, ne? Ja, immerhin das. Das ist auch gut. Aber allein der Sprung, der jetzt hier stattfindet, ich meine, die ersten beiden Fälle waren aus Band 27 und 29. Mhm. Und dann geht's jetzt weiter mit Band 49, also 20 Bände Sprung. Ich finde es ein bisschen schade, dass man die alten Fälle so kurz abgehandelt hat und dann so weitermacht. Naja, aber die Geheimprofile... Also, gerade die alten, die kennt man ja wirklich. Ist anzunehmen, ja. Aber trotzdem sind es natürlich Klassiker, die man nicht vergessen sollte. Hätte auch ich gedacht, dass der Fall, wo James Black eingeführt wird, auch mit drin kommt. Weil er am Ende da auch wieder mit Akai im Auto sitzt. Na gut. Sehr spannende Szene, Ne? So mit Betränen und so weiter. Nur daran hat ja nicht Ema Schuld. Das hat ja Shogakukan so ausgewählt, welche Fälle reinkommen. Das werden jetzt 90% der Zuhörer nicht verstehen, aber gut. Ich finde schön, dass mein Camel steht, dass er ein besserer Fahrer als Jody ist. Und das, ich finde, bei ihm kommt auch so ein bisschen durch, dass er der Buhmann in der im FBI ist, dass er das ganze Negative aufhängt. Ja. Auf den einen Fall da, ne? Ist in ihm. Und seine, dass es schiefgegangen ist und seine eigenwillige Art auch zum Vorschein kommt. Also ich finde, man lernt hier Kamel eigentlich besser kennen als in den ganzen Manga-Fällen, die man so gelesen hat. Alles gebündelt kommt und in den Manga-Fällen immer so mal hier, mal da. Ja, aber bei den anderen finde ich es aber nicht so. Also da hat man von Akai hat man ein anderes Bild und auch von James Black, die kennt man recht gut, finde ich. Aber Kamel war mehr so der aktuelle FBI-Agent, der auch erst kurz dabei ist. Ja. So der Böse. beim FBI. Anfang ja. Also mal ja. ehrlich, wer von euch dachte nicht, dass das Wodka ist? Dachte ich eigentlich also nicht. Ich schon. Aber ich dachte, er hat auch Dreck am Stecken. Also, er hat Dreck am Stecken. Ja, das dachte ich auch bei seiner Äußerung mit, ja, er hat keine Familie. Ja, und ich ja. habe eben mit meiner Frau telefoniert. Hat er jetzt Familie oder nicht? Hier steht ja auch wieder drin, er hat keine Familie. Aber ja, mit Fragezeichen laut dahinter. Eigener Aussage. Also ich war so sicher, das Text war damals Wodka. Ich dachte, oha, wenn der so einen Scheiß labert, dann muss er ja alles infiltriert haben hier. Aber er hat ja eine Verbrechervisage. Ja, laut Figura, ja. Also André Kamel. Und zu James Black war ja auch nichts mehr so Interessantes, ne? Wobei halt da steht, ne, seine Fähigkeiten als Chef. Ja, das ja, FBI das ist in Japan, so. Muss man dazu sagen. Steht ja auch extra in der Einleitung gut drin, dass er nicht der FBI-Chef an sich ist, sondern nur der von der Japan-Einheit. Ah, okay, gut, in dem Sinne. Gut. Ja. Dann machen wir direkt weiter, würde ich sagen, mit dem nächsten Fall, den ich euch vorstellen werde. Da geht's um den Titel Im Visier der schwarzen Organisation. Und dabei handelt es sich, wie ich schon sagte, aus zwei Kapiteln, die abgedruckt sind, aus dem Band 49, wo Kier das erste Mal aufgetaucht ist. Allerdings handelt es sich dabei nicht um den Auftritt von Kier direkt, sondern mehr um die Aktionen des FBIs, die da in dem Fall eine Rolle spielen. Der eigentliche Fall besteht ja aus 6 Kapiteln und das sind jetzt nur die letzten beiden, die hier abgedruckt sind. Vielleicht kurz zur Erinnerung, ohne hier die ganzen vorigen Geschehnisse nochmal Revue passieren lassen zu müssen. Kogoro, Konnen und Ran sind ja bei Kier oder bei Rena Mizunashi zu Hause und klären da diesen Fall auf, wo der kleine Junge hinter den Zeitungsstapel sitzt und immer Klingelstreiche bei ihr macht. Da kommt dann per Zufall eine Wanze an Kiers Fuß und so bekommt Konnen mit, dass Kier oder Rena Mizunashi Mitglied bei der Organisation ist und kommt ihr so auf die Schliche. Das ist hier im Band nicht abgedruckt, sondern erst das Ende, wo es dann darum geht, den Yasutero Domon, wie er ja heißt, zu ermorden. Das soll ja durch die Organisation geschehen. Und Kier, Wermut und die ganzen anderen Organisationsmitglieder spielen eine große Rolle und das FBI mit Conan versucht das zu verhindern und auszumachen, was denn dieses Vane B ist. Diese Brücke war das, glaube ich, oder war ADP die Brücke? Nee, ADP war der Park. Und Vane B war die Brücke. ADP war der Park. Ja. Vane B, da wollen sie Wermut gefangen nehmen, sie mit Autos einkesseln und so weiter. Das schaffen sie dann auch, allerdings ist dann... Nee, auf Kier war das doch. Ja, sie wollten Wermut nehmen, aber dann am Ende war dann doch nur Kier dahinter. Ach so. Ja, dann findet Jin am Ende noch heraus, dass eine Wanze unter Kiers Fuß war, oder Schuh. Und dann wird Jagd auf Kogoro Mori gemacht. Das dürft ihr sicherlich auch wissen, wenn ihr den dazugehörigen Band gelesen haben dürftet. Ja. Und wie dann das ausgeht, das dürft ihr sicherlich auch wissen. Kogoro stirbt dann nämlich. Ja, nein, natürlich nicht. Nein, er schläft der schlafende Kogoro für immer. Ja, und dann kommt natürlich noch zum Zusammentreffen zwischen Jin und Shuichi Akai auf einer Entfernung von 600 Metern. Muss man auch erstmal schaffen, sich so zu begegnen, im gewissen Sinne. Zugewunken haben sie sich zwar nicht, aber es gab immer ein Abschiedsgeschenk, ne? Ja, ich fand's ein bisschen komisch, ehrlich gesagt, dass dieser halbe oder Drittelfall hier in dem Band abgedruckt ist. An sich ja ganz nett mit dem Schwarzorganisation gegen das FBI, macht so ein bisschen den Auftakt deutlich. Es wird von ernst, dem Kier, ne, langsam, ja. Von der Kier-Arc. Aber an sich so, ja, also finde ich, den Fall an sich finde ich ja nicht schlecht, aber ich muss hier ein bisschen bemängeln, dass der nicht so ganz dazu passt und nur zu einem Drittel abgedruckt wurde. Wobei natürlich viele Fälle hier im Band abgedruckt sind, von daher kann man nicht alles abdrucken. Aber von daher vergebe ich hier nur mal die Durchschnittsbewertung von 3 von 5 Rasensprenkleranlagen. Ja, ich würde 3,5 von 5 Schieß los. Schalldämpfern vergeben. Ah, Schalldämpfer, ja. Aber auch mein einziger Kritikpunkt ist eigentlich, also ich finde, es passt schon rein, definitiv. Aber dass da jetzt nur ein, ja, nicht der komplette Fall drin ist, finde ich schade eigentlich, ja. Passt nicht so. Ja, es wäre natürlich 6 Kapitel, das wäre ein ganzer Batzen, aber, ja. Hätte man vielleicht vorher noch kurz erläutern können, worum es denn in den vorigen vier Kapiteln ging. Ja, wie denn? Und dann weitermachen mit 5 und 6. Ja, so vielleicht noch eine extra Seite einschieben, aber ja, war auch so nicht. Kurz, was bisher geschah oder so. Weil das. Ja, so, genau. Das muss ich sagen, also am Anfang fand ich halt auch schwer, sozusagen in diesen Fall reinzukommen, weil er ja wirklich mit Wayne B. Ja. nur beginnt. Und dann musste ich erstmal denken, okay, wo sind wir gerade? Und musste mich erstmal reindenken in den Fall. Aber trotzdem, wenn ich den Fall jetzt sozusagen losgelöst, also nur den hinteren Teil betrachte, dann vergebe ich hier 4 von 5 Zielfernrohren, weil ich wirklich die Konfrontation zwischen Akai und Jin sehr spannend finde und auch die Tatsache, dass plötzlich Kogoro Mori halt ins Zielfernrohr der schwarzen Organisation gerät. Das war so der Spannungspunkt an sich. Auf jeden Fall sehr spannend. Also der Fall an sich ist ja so oder so sehr, sehr spannend. Immer schon gewesen, war ja die Episode 425. Danach bekommen wir dann endlich mal eine Zusammenfassung, wie wir sie uns vor dem letzten Fall schon gewünscht hatten. Jetzt dann erst nach dem Fall und auch schon in Bezug auf den kommenden Fall. Da geht's um den Zusammenstoß von Rot und Schwarz. Eine kleine Analyse, auch als Geheimbericht. Hier sind wie viele Seiten? 4. Ja. Also 2 Doppelseiten, wo nochmal kurz der Zusammenstoß in dem Krankenhaus analysiert wird. Was es denn mit Kir auf sich hat. Eske Hondo wird kurz vorgestellt. Akemi Miyano auch. Und der ganze Zusammenhang, was dann alles dahinter steckt, hinter diesem großen Fall, es wird ja nochmal auf den Punkt gebracht und erläutert. So, sehr schön gemacht. Sodass man auch gut vorbereitet ist auf das, was dann einen erwartet. Ja. Auch wenn sie den eigentlichen Fall hier nicht abgedruckt haben, aber der ist ja auch schon in der Special Black Edition enthalten. Genau. Gut, dann machen wir direkt weiter, wie gesagt, mit dem nächsten Fall. Der magischen Beschwörungsformel, Zusammenstoß von Rot und Schwarz. Ja, seit wann hast du denn Spliss, Olli? Ja, ich muss ja sagen, seit ich dem Band gestern wieder gelesen habe, deswegen muss ich auch nachher gleich mal duschen gehen. Und ja, damit geht es im Prinzip los oder weiter, je nachdem wie man sieht, die Beschwörungsformel müsste allen Manga-Lesern auch sehr gut in Erinnerung geblieben sein. Allein, und sei es nur, wenn man selber ausprobieren will, ob es sich wie Sit Down Please anhört. Ja. Jedenfalls, darum ging es. Es war ein Fall im New Baker Hotel. Ein Chef, wer genau, weiß ich nicht mehr. Irgendwer wurde halt dort ermordet aufgefunden. Und es gab 3 Verdächtige, sogar 4 sind es diesmal. Oh. 4 ja, Verdächtige. Genau. Erzählt ja nicht so richtig als Verdächtiger, aber. Ja. Aber es sind diesmal wirklich 4 Verdächtige, ein Englischlehrer, die Sekretärin, Agent Kamel und noch ein anderer Mann, ja. Mann, ja. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer er war. Und jedenfalls kommt dann zur Auflösung des Falles die berühmte Beschwörungsformel mit den 4 Stühlen, anhand derer dann plötzlich der Täter überführt wird, indem alle anderen plötzlich sitzen und nur der eine nicht. Ja, dann wird damit sozusagen der Fall abgeschlossen. Und ja, Conan gibt noch ein paar Erläuterungen, woran ihm aufgefallen ist, dass er der Täter war und dies und das. Dann schwenkt die Szene halt um in die eigentliche FBI-Selection. Und zwar kommen wir zu dem Treffen zwischen Akai und Kir auf der, wo? Am Reiha-Bergpass war das. An dem Reiha-Bergpass, wo dann, ja, im Prinzip leider, so muss es ausgesprochen werden, Akai dann sein Ende findet, weil Kir ihn, ja, sozusagen auf Befehl von Jin erschießt, weil die Organisation natürlich nach dem Zusammenstoß mit Rot und Schwarz, dem Kir-Krankenausfall, Kir nicht mehr 100%ig vertraut und deshalb soll Kir jetzt das Vertrauen zurückgewinnen, indem sie Akai umbringt. Ja, wie auch sonst, und, ne? Ja, sie... Blumengießen reicht für eine Organisation, der, nicht? Genau. Sie ist der Meinung, Schüsse in die Brust oder in die Lunge reichen aus, aber Jin, der das Ganze über Video mitverfolgt... Livestream sagt, bei Twitch. Genau. sagt, ein Kopfschuss soll es sein. Daraufhin, ja, schießt Kir Akai in den Kopf und er stirbt daraufhin. Dann verlässt sie halt die Szene, indem sie Akais Chevrolet in die Luft sprengt und ja, dann immer erfahren... Immer die Autos, die anderen, Mann. Es geht doch nur um ihn. Ja, aber man soll ja nicht erkennen, wer es war und die anderen FBI-Agenten erfahren dann eben halt von dem Unfall, ja, dass genau. dort ein Auto abgebrannt ist. Sie war neidisch auf sein Auto, sein schönen Chevrolet. Sie hat ja nur so ein anderes Auto, so ich glaube so ein Citroën oder sowas. Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Jedenfalls bringt Jody dann noch Akai das Handy, was Akai in der Hand gehabt halt, zur Polizei, um zu überprüfen, ob halt wirklich Akai in diesem Chevrolet verbrannt ist, weil man die Hand noch gefunden hat, deren Fingerabdrücke man identifizieren konnte und es stellt sich dann leider heraus, dass wirklich Akai derjenige war, der in dem Chevrolet verbrannt ist und ja, Akai hat sozusagen die Welt verlassen. Dafür haben die FBI-Agenten jetzt einen Fuß in der Tür der Organisation, nämlich mit Kier. Ja, auch schönes Sprichwort von James Black mit dem Fuß in der Tür. Mhm. Finde ich sehr, sehr schön. Deine Bewertung, Olli? Ach ja, meine Bewertung. Es war natürlich spannend in dem Moment, hat die Konfrontation, aber so alles andere, dass der Ausgang des Falls und so hat jetzt eigentlich wirklich auch da nicht unbedingt reingepasst. Also es ging wirklich eigentlich nur rein um diese Konfrontation zwischen Kier und Akai und ja, im Vergleich jetzt so noch naja, mit zu den was heißt, das Ende anderen ist ja Kapiteln. Ich ziehe da ja immer so eine Bilanz. Würde ich in dem Fall nur mal eine Durchschnittsbewertung von 3 von 5 Handys vergeben. Weil halt die Szene auch nicht so lang war. Also ich würde auf 4 von 5 hochsteigen. Also ich finde, Shuichi Akais Tod ist eine absolute Schlüsselszene in Detektiv Conan, an die sich jeder erinnert, die auch wirklich an Bedeutung kaum noch zu überbieten ist. Also mehr kennt man eigentlich nur noch den ersten Fall, wo Shinichi geschrumpft wird. Das ist ja ähnlich bedeutsam und in Erinnerung geblieben. Also mindestens 4 von 5 braucht der Fall einfach, finde ich. Und auch am Ende, dass Jody weint und so, dass Conan sie tröstet und so Zeug mit dem Handy nochmal nach rumfuhrwerken bei der Polizei. Das finde ich wichtige Details. Darum 4 von 5 Handys. Ja, ich würde da vielleicht sogar noch ein Stückchen weiter nach oben gehen. Oh, sehr schön. Ja. Allerdings muss ich dazu sagen, ist natürlich wieder ein sehr abgehackter Fall. Also es sind nur wieder 2 Kapitel hier enthalten von dem eigentlichen 5-Kapitel-Fall. Es gab eine kleine Einleitung, die aber wirklich eigentlich nichts mit dem Fall zu tun hatte, sondern mit dem ganz anderen Fall, der ja da davor noch war. Von daher war das hier auch ein bisschen grenzwertig. Ich glaube, der eigentliche Punkt, der hier mit rein sollte in die FBI-Selection, war eben der Tod von Shuichi Akai. Ja, genau. Man wollte da auch wieder nicht 5 Kapitel abdrucken, sondern hat jetzt wieder 2 genommen. Ja, der Seitwand-Spliss-Fall ist auch, würde ich sagen, ein aktuellerer Kultfall. Bei mir auf jeden Fall, wenn man sich so an die letzte Zeit erinnert, was da für coole Fälle waren. Wobei letzte Zeit ist auch schon fast ein bisschen übertrieben. Aber dann zählt der auf jeden Fall mit dazu. Mhm. Seitwand-Spliss ist einfach so lustig und sinnlos. Mhm. Naja, vor allem wegen der Übersetzung wahrscheinlich. Ja, Akai ist tot. Sehr, sehr wichtig. Dadurch, dass hier ein bisschen abgehackt ist und ja, gebe ich mal doch nur auf 4 von 5 Stühlen. Obwohl es eigentlich nur 3 sind. Aber 4. Nee, doch, es sind doch 4, ne? Weil ja, es sind 4 Stühle, aber nur 3 Leute sitzen. Okay, dann gebe ich die 4. Ja, genau, 3 sitzen nur. Genau, stimmt. Der eine steht, ja. Dann haben wir direkt wieder ein geheimes Profil von Bourbon, beziehungsweise Toru Amuro. Oder dem Narben Akai, wie er auch genannt wird, der sich eben als Akai verkleidet hat und auch im Schlüsselloch dieses Bandes zu sehen ist. Ja, wieder ein paar interessante Informationen dazu. Also unten wird hier nochmal die Szene gezeigt bei dem Banküberfall, oder? Banküberfall? Doch, ja. Ja, okay, gut. Wo der Joey versucht, mit ihm zu reden und er nicht reagiert. Damals war ich mir noch nicht sicher, wer Namen Akai ist. Nee. Ich also, auch nicht. Also ich dachte, es wäre wirklich Akai. Ja, ja, habe ich ehrlich gesagt. Und da dachte ich mir komisch. Also wenn ich Akai wäre, ich würde ja sagen, hey, pst, wir kriegen das schon hin oder so, ne? Cool down oder sowas, ne? aber wirklich nichts sagen, jetzt wo man weiß, dass es Bourbon war, hat das ja absolut Sinn, ne? Ja, nichts sagen. Das nochmal alles durchzulesen, ist auch vor allem so ein Effekt. Da denkt man sich, Mensch, das passt ja alles ineinander. Ja, irgendwie schon, ja. Mensch, auch ja, aber gut. Er kann ja wirklich denken, also, wow. Ja, doch, das ist mir aufgefallen bei dem Augenzeugenbericht da unten. Ansonsten finde ich noch ein bisschen komisch, dass dieses geheime Profil jetzt schon genannt wird, obwohl Bourbon oder der Namen Akai das erste Mal eigentlich erst nach dem nächsten Fall auftrat. Ja, also hätte aber man in dem einen Fall wird er schon mal erwähnt. Ja, er wird erwähnt, ja. Aber danach kommen die Informationen ja erst raus. Von daher, ja, okay. Lass ich vielleicht gerade noch so durchgehen. Ja. Gut, dann machen wir auch direkt weiter mit dem nächsten Fall, dem Mysterium um den doppelten Code. Da geht es ja um die Einführung meines Lieblingscharakters, Subaru Okiya, der in den drei Kapiteln, diesmal ein vollständiger Fall, hip hip hurra, vorgestellt wird. Ja, zunächst geht es aber allerdings los mit einem Gespräch oder Telefonat zwischen Jody und Conan, in dem Jody Conan mitteilt, dass Kea ihr mitgeteilt hat, dass Bourbon auf den Plan getreten ist, ein neuer Spürhund. Sehr verwirrend, ich weiß. Also hier wird Bourbon das erste Mal erwähnt. Hatte ich ja gerade eben schon anklingen lassen bei dem geheimen Profil, dass er erst später genauer aufgeschlüsselt wird. Ja, der eigentliche Fall handelt um die Detective Boys, die einen Auftrag bekommen in der Schule. Also ganz harmloser Fall eigentlich, könnte man denken. Von einem Kaito, also nicht Kaito Kid, sondern einem anderen Kaito aus ihrer Klasse oder Parallelklasse. Und die sollen in einem Fall um eine Brandstiftung ermitteln. Da taucht dann auch mein Lieblingskommissar, Kommissar Yumi Naga, der eben in dem Bereich der Brandstiftung ermittelt auf und ermittelt dann mit den Detective Boys zusammen. Da gibt's dann drei Verdächtige, die das Haus angezündet haben könnten. Mhm. Unter anderem auch Subaru Okiya und zwei weitere zwielichte Gestalten. Ja, und da hatte der Kaito, der die Detective Boys beauftragt hatte, hatte in einem Tagebuch diverse Hinweise hinterlassen auf die drei. Ja. Und der Kaito liegt doch jetzt im Krankenhaus, ne? Nee, sein Vater liegt im Krankenhaus. Ah, sein Vater liegt im Krankenhaus, ja. Und woher kommt das Tagebuch? Das von haben ihm? Sie in den Trümmern sozusagen gefunden. Ach, das kommt gar nicht von Kaito. Okay, da war ich dann kurz verwirrt. Und ja, da werden diverse Personen genannt, unter anderem ein Roter, ein sogenannter Roter, ein Gelber und ein Grüner, meine ich? Ein Weißer. Ein Weißer. Und wer dann am Ende das Haus angezündet hat und was es denn mit Subaru Okiya auf sich hat, ja, das wird dann im weiteren Fall erläutert. Unter anderem ja auch wichtig zu erwähnen ist, dass dann Subaru Okiya in das Haus von Shinichi einzieht, beziehungsweise seinen Eltern. Und Aida ja ein sehr ungutes Gefühl hat. Also hier geht die ganze Subaru Okiya-Problematik eigentlich los, die sich dann die nächsten 200 Kapitel noch hinzieht. Also sehr, sehr interessanter Fall. Ein sehr wichtiger Fall mit Subaru Okiya. Wird hier sehr schön eingeführt. Ich finde es schön, dass es mal um eine Brandstiftung geht. Ist ja auch was anderes als die typischen Mordfälle. Ja, hat mir sehr gut gefallen. Ist natürlich nicht der Knallerfall, von daher bleibe ich hier mal bei 4 von 5 Feuerwehrautos. Ja, dem würde ich mich anschließen. Mir hat der Fall auch sehr gut gefallen. Also gut vor allen Dingen auch, dass hier ein kompletter Fall abgedruckt wurde. Dann eben das mit Subaru Okiya, damals ein neuer Charakter eingeführt wurde und damals die Frage aufkam oder eigentlich vielleicht immer noch im Raum steht, ob nee, Bourbon ist er ja nicht mehr, das wissen wir inzwischen. Das war halt damals so für mich die Frage, ist er jetzt Bourbon? Weil ja Kea das gesagt hatte, Bourbon ist aufgetreten und Ai ja auch wieder die Organisationsaura spürt. Also in dem Fall geht es auch in der Haupthandlung dann weiter. Dann halt der Brandstiftungsfall mit dem ja kleinen Tagebuchrätsel. auch sehr interessant, kann man auch als Deutscher durchaus miträtseln diesmal und sich seine Gedanken machen. Ja, auch kein so schwerer Fall, wie ich finde. Also da geht das recht leicht daher, also in Detective Conan Niveau jetzt. Ja. Ja. Ja, und dann halt so am Ende dann halt, wo dann Okia gerne bei dem Professor einziehen möchte und Ai dann ihre Bedenken kopfschüttelnd sehr stark äußert und dann Conan ihn einfach nur bei sich einziehen lässt mit der Bemerkung, er mag Sherlock Holmes, er ist ein guter Mensch. Also von daher auch ein durchaus ja schöner Fall, wo ich eben, wie schon gesagt, mich anschließe und 4 von 5 Paintball-Kanonen vergebe. Also meinerseits gibt es eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Ich sage einfach nur noch 4 von 5. Weiter geht's. Ja. Weiter geht's. Genau. Da haben wir wieder ein geheimes Profil. Ja. Diesmal von Subaru Okia, der ja schon eingeführt wurde gerade. Also da passt das auch ausnahmsweise mal richtig gut. Muss ich die Produzenten oder Hersteller oder wer auch immer sich das ausgedacht hat mit diesem Sonderband mal loben. Wird auch gut beschrieben, also kann ich nichts aussetzen. Ja, gefällt mir sehr gut. Sein Alltag, seine Fähigkeiten, sein rätselhaftes Verhalten und noch eine Anmerkung, dass er was mit der Organisation zu tun haben könnte. Und die alles entscheidende Frage, warum putzt er sich die Zähne? Ja, ja, das war, naja. Warum, ja? Paris? Weiter geht's dann, Kevin, mit dem schwarzen Zeitlimit. Das ist nämlich auch der längste Fall des Bandes mit 5 Kapiteln. So lange werde ich ihn aber nicht aufdröseln. Es geht los, ja, so wie ich es am liebsten mag, nämlich, man blättert nur um und schon sieht man Gin und Wodka im Auto. Wenn man das sieht, dann weiß man, holy Schmidt, hier geht's zur Pumpe. Sache. Ja, also, ja. Da braucht man gar nicht mehr zuklappen oder weggehen, trinken. Nein, jetzt wird gelesen. Gin und Wodka sprechen über Shuichi Akai, nämlich darüber, dass er gesehen wurde. Das ist ja schon mal ein Zeichen dafür, dass die Kommunikation in einer schwarzen Organisation nicht deren größte Stärke ist. Aller Wahrscheinlichkeit, immerhin glaubt man an einen Doppelgänger. So geht das dann weiter. Die Vermutungen werden dann über Pizarra und Jin deutet schon an, wenn der noch lebt, dann wird Pia aber nicht mehr leben. Ja, sag ich mal so, schön. Ne? Die Szene springt um zu Conan, Ran und Kokoro zu Hause. Da wird gegessen und gegessen. Geht dann weiter. Also ist halt erstmal unwichtig. Geht dann zum Baker-Kaufhaus. Dort treffen sie dann auf Jody, welche mit einer Mütze in der Hand Kaufhausverkäuferinnen anspricht und nach einer Person sucht. Nämlich Akai, ja, scheinbar. Dort, ja, wird sie erstmal von den anderen angesprochen. Ja, was macht sie hier? Kamel und so und ja, ach, ich bin ja wieder in Japan. Mein Japanisch ist ja doch besser geworden und so weiter und so fort. Ja, und so, also Gefabel ohne Ende. Ja. Die hauen dann ab, suchen weiter immerhin. Subaru Okia taucht auf, hätte auch ein paar Fragen. Er sucht also mit, kann man sagen. Also eigentlich ist es ein, ach, ich klapp mal kurz zu. Es ist einfach nur eine große Schnitzeljagd mitten in einem Kaufhaus. So. Ja, genau, ja. Also was man vielleicht noch wichtig erwähnen könnte, am Ende kommt es zu einer Geiselnahme ja. einer ganzen Etage des genau. Kaufhauses. Da mache ich doch gleich mal weiter, weil so vor der Geiselnahme wird es immer noch mal spannend, nämlich wird auch André Piameru erstmals Zeuge und trifft auf Narben Akai. Das lässt doch ihn aufspringen. Daraufhin geht's doch schon weiter. Jody findet einen Zettel von Shuichi Akai. Verschwinden sofort von hier. Hier ist es nicht sicher. Aber prompt ist auch schon ein Geiselnehmer aufgetaucht. Liefert 13 rote T-Shirts und nimmt, wie du es schon sagst, Philipp, das ganze Stockwerk in seine Gewalt. Wie geht's weiter? Kokoro nimmt natürlich den Fall an, möchte ihn lösen. Ja, was kann man dazu sagen? Er kommt dann natürlich erstmal nicht so weit. Der Geiselnehmer schafft es dafür immer wieder, ihm sprichwörtlich zu nahe zu treten. Ja. Und als lebende Bombe besonders gut Eindruck zu beweisen, ja. Also lächerlich ohne Ende eigentlich, aber daran merkt man, so ganz geheuer ist das alles auch wieder nicht. Jodie und Cable sprechen über die Situation, merken, huch, da oben ist was los. Suchen aber natürlich erstmal weiter. Er erwähnt noch die Nachricht von Akai. Da ist natürlich auch Cable wieder ziemlich überrascht. Die Szene springt zurück. Conan kann dann später den Fall lösen, indem er durch ein paar Einkaufszettel und Recherchearbeit über einige alte Gegebenheiten auf den Täter kommt. Nämlich, und das kann man ja verraten, der Täter ist ja der Geiselnehmer selbst. Ja. Also der Geiselnehmer selbst. Die lebende Bombe. Genau, meinte ja, er würde ja im Auftrag eines anderen handeln. Alles in einem. Genau. Ja, die Polizei stürmt die Etage, alle wollen fliehen. Und Chianti versucht dann den eigentlichen, oder ja, den möglichen Akai umzubringen, dann grinst hier noch hoch und Conan schafft es dann nochmal alle wieder reinzuholen, indem er sagt, ja, Rabattaktion oder was, ne? Ja, als Entschädigung. Und dann rennen alle wieder rein, ja. Ja. Und so verschwindet auch der Namen-Akai. Genau, kann entkommen. Und auch, ja, wie soll ich sagen, auch Kia entgeht erstmal ihrem Tod. Ja. Auch nicht schlecht. Ja, auch nicht schlecht. Alle bleiben. Ja, ist von Vorteil. Ich weiß, ich hab's jetzt wirklich, es sind halt 5 wirklich lange Kapitel. Ich hab's ja einfach also mal ein bisschen auch eine Menge. Mixt. Sind ja alle wichtigen Charaktere so gut wie dabei. Ja. Nur ein paar fehlen. James Blake zum Beispiel, der wird kurz angeteasert, aber sonst. Ja, also für mich ein guter Fall. War damals ein richtig großes Highlight. Das war so der erste Organisationsfall, den ich live in Japan mitverfolgen konnte und das hat wirklich Spaß gemacht. Bisschen mit zeitlichen Abstand betrachtet, nicht mehr so der große Knaller, aber trotzdem noch sehr lustig auch und ja, wichtig für die Handlung mit dem Hintergrundwissen zu Subaru Okiya, Narben Akai. Wenn man da ein bisschen mehr weiß aus aktueller Sicht, dann ist es doch ein ganz anderes Kaliber und demnach gebe ich hier 4 von 5 Sprengstoffgürteln. Ja, also ich gehe in dem Fall sogar noch eine Etage höher, weil ich finde, der Fall hat eigentlich alles, was man braucht, sowohl an Spannung als auch an allen lustigen Elementen und viele Charaktere sind mit dabei, die Organisation und Okiya und Narben Akai laufen auch in diesem Kaufhaus rum und damals ja noch das Mysterium, ja. Akai hat auf mysteriöse Weise überlebt, alle wollen irgendwie mit ihm in Kontakt treten, keiner schafft es und Jin merkt, oh, Akai lebt auch noch, Kier wird vielleicht getötet, also wirklich sehr, sehr spannend dieser Fall und ja, daher vergebe ich die Höchstbewertungspunktzahl von 5 von 5 Flaggen. Ja, also mir persönlich ist der Fall irgendwie einfach zu lang. Ich finde, ein Kapitel weniger wäre schön gewesen, weil es geht ja zwar um den Fall mit den 13 roten T-Shirts, aber das juckt doch kein Schwein. Ja, so ist also es. Man will ja einfach nur mit der schwarzen Organisation und dem FBI mit Okiya und Conan und den vielen anderen Charakteren, Jodie, Cable, Narben Akai, das interessiert einen. Und ich denke, ein Kapitel weniger wäre auch damals schon genug gewesen. Ja, dennoch gebe ich 3,5 mache ich mal. Jetzt muss ich mal runter. Oh, ja. Das ist aber, ja, da haust aber auf den Tisch. Kassenzettel abgerissen. Bumm. Ja, alle, ja. 3,5, Kassenzettel, ja. Ja, weiter geht's dann direkt mit dem geheimen Profil Nummer 7 zu Masumi Sera, die dann kurz, ein bisschen nach diesem Kaufhausfall auftritt in der Serie, bekommt hier auch wieder 4 Seiten, also 2 Doppelseiten das spendiert. Das hat mich überrascht, ehrlich gesagt. Ganze Menge. Mich, ehrlich gesagt, auch. Und zwar wird hier auch ihr erster Fall mit dem Geisterhotel ziemlich komisch und lang aufgebröselt, wo ich mich fragte, hä, muss das jetzt wirklich sein? Er hätte auch ein kurzer Hinweis gereicht. Aber offenbar nicht. Offenbar soll sie eine größere Rolle spielen in dem Sonderband. Ja. Das war auch mit der Polizistin, oder? Die da Angst hat vor Geistern, oder wie? Wo, welche? Dem, ja, genau. Ja, okay, ja. Mit dem einen Fall, da, wo der die Leiche aus dem Fenster stürzt. Das wollte ich gerade wissen. Die Leiche, ja. ja, dann geht's weiter mit dem nächsten Fall, wo ich mich erst gefragt hatte, was macht er denn in diesem Sonderband? Conan vs. Heiji. Aber da spielt das FBI auch eine geringe Rolle, nicht wahr, Olli? Ja, so ist es. Und zwar musste ich nur einen Blick auf das Titelbild werfen und das Bonbon sehen und wusste wieder, worum es geht. Ja. Und zwar geht es darum, dass, oder fangen wir ganz von vorne an, Ran ist mit Sera in der Detektei Mori und erzählt davon, dass ja damals halt Heiji im Westen der Detektiv und Shinichi der Detektiv des Ostens, dass sie halt öfter schon mal einen Wettstreit abgehalten haben und da kommt dann das Thema wieder auf und Heiji tritt dann natürlich zur Tür herein und behauptet natürlich, er ist der Bessere und ja, um das Ganze dann zu entscheiden, schlägt Sera vor, dass sie doch in dem Restaurant, weil Kasua ist in einem Restaurant kurz angehalten, um dort Curry für ihre Mutter zu kaufen. Und dort hat sich ein Mord ereignet und Sera sagt dann, um zu entscheiden, wer der bessere Detektiv ist, halten wir doch in dem Hotel den letzten Wettstreit ab und wer den Fall zuerst löst, der ist es dann. Daraufhin fahren dann halt alle dahin und der FBI-Berührungspunkt ist in dem Sinne, dass die Leiche von Andrew Camel gefunden wurde. Ja, das ist dann sozusagen der FBI-Berührungspunkt. Daraufhin wird auch Sera dann aufmerksam. Und der Fall, den kennen wir ja alle, der geht dann halt so vonstatten mit den drei Verdächtigen. Heiji führt die Gespräche, weil der Täter Osaka-Dialekt hat und wahrscheinlich aus Osaka kommt. Und der scharfen Suppe am Ende, genau, nicht wahr? War das nicht so? Oder salzige Suppe. Ja. Und so die FBI, sag ich mal, die FBI-Geschehnisse sind halt so, dass ja, Camel halt mit dabei ist und am Ende dann ein Foto von Sera an James Black und Jody schickt und Jody und Camel halt denken, nicht wissen, ja, ob sie den Jungen Sera schon bei gesehen haben und James Black sagt natürlich, das Mädchen habe ich noch nie gesehen. Daraufhin sind natürlich ja, das Mädchen, alle verwundert, dass ja James Black sofort erkannt hat, anhand auch eines Fotos, dass es sich bei Sera um ein Mädchen handelt, weil sie auf dem Foto ja wirklich ja eher wie ein Junge aussieht, auch wegen der Mütze und so. Ja, das ist sozusagen die Hauptstory, die sich so um das FBI dreht, dass James Black da wahrscheinlich irgendwoher Sera kennt und er nur sagt, mit dem Alter kommt die Erfahrung. Ja, er weiß was. Mhm. Er weiß irgendwas was weiß er. Und auch der Fall wird dann halt letztendlich aufgeklärt, indem wir halt dieses salzig-scharfe Verrat-Wortspiel sozusagen haben. Der Täter verrät sich und ja. Am Ende kommt dann die obligatorische Frage, sag mal, Heiji, warum bist du eigentlich hier? Dann, ja, kommen wir mal so zur Bewertung. Also, ja, sagen wir mal so, an sich, wie schon gesagt wurde, hat der Fall nicht wirklich viel mit dem FBI zu tun. Also, da könnte man meiner Meinung nach gut den Fall mit dem von James Blacks Einführung ersetzen, weil es sich halt wirklich in dem Fall wirklich mehr um die eigentliche Ermittlung dreht und ja, so viel FBI ist da jetzt halt nicht, nur halt das mit Sera. Aber es ist ja so der einzige aktuelle Fall, wo das FBI so eine größere Rolle spielt, sonst gibt's ja nicht mehr. Ja. Von daher hat man den vielleicht deswegen mit reingenommen, ja, kann ich mir vorstellen. Naja. Wie gesagt, also so das Ende halt, also wichtig ist halt in dem Fall, dass James Sera irgendwoher kennt und ja, aber so im Gesamten betrachtet würde ich dann in dem Fall ja mehr so 3 bis 3,5 Bonbons geben, weil es halt nicht so viel FBI halt von der FBI-Selection ist wie die anderen Fälle. Ja, da schließe ich mich an. Also ich vergebe auch nur 3 von 5 Fotos, weil eben der FBI-Faktor hier sehr gering ist, sonst wären es wahrscheinlich 4 von 5. Aber dadurch, dass das FBI wirklich nur eine untergeordnete Rolle spielt in dem Fall und eher Sera im Vordergrund steht, habe ich das Gefühl, und Heiji natürlich auch, hier nur 3 von 5. Also mehr wirklich nicht. Habt ihr recht. 3 von 5, Ende. Genau, danach geht's noch weiter mit einem letzten Geheimbericht am Ende des FBI Selection Sonderbands, ja, zum Mord im Bell Tree Express, dem Fall aus Band 78, wo Bourbon enthüllt wird. Da sind, wie viele Seiten sind denn das hier diesmal? 2, 4, 6, ja. 5 oder so? 5? Ich glaube 5. Also 6, ne? Eine ganze Menge. 6, ja. 6? Ja. Meinetwegen auch 6. Da wird der Mystery Train Fall nochmal genau aufgebröselt, also man braucht den Fall eigentlich gar nicht lesen. Wird alles erwähnt. Toru Amuro kurz vorgestellt. Warum auch immer, er ist ja eigentlich Bourbon. Ich fand's auch irgendwie komisch platziert, Amuros Begrüßung. Ja. Einfach ja, irgendwo so rein. Reingeschoben, so hat die Motto, ja, den müssen wir übrigens noch erwähnen. Ja, aber das deutsche Cover hätte man ruhig nehmen können, oder? Also mal im Ernst. Welches deutsche Cover? Ja, von 78 da unten. Ach so, ja, das auf jeden Fall. Also, das ist ja jetzt vor allen Dingen, nicht. Weil man ja auch bis auf Conan vorne eigentlich kaum was erkennt. Wenn man nicht weiß, was drauf ist, dann denkt man, ja, Hintergrund schwarz und ein paar Wolken. Ja, weil es eben schwarz-weiß ist, ja. Ja, na gut, dann sind wir auch schon durch mit dem Band. Wir können mal kurz gucken, hinten wieder ein bisschen Werbung, wie gesagt. Und noch die Verweise auf die Person. Kaito Koruma. Oh, habe ich gar nicht gesehen. Ich habe die Werbung diesmal übersprungen. Ja. Oh. Ja, ist aber schon so Standard, ne? Also. Aber am Ende noch Josef Scharnel, Matthias Wissnet, ja. Steffen Hautog, Claudia V. Fellhauer und Theresa Linden Struth. Struth? Ja. Entschuldigung. Ich bin immer selber durcheinander, wer hier was sagt. Mixpaper und so weiter und so fort. Und am Ende der Sutopu-Hinweis. Na gut, wir haben jetzt die 7 Fälle durchgesprochen, die hier in dem Band drin sind. Alle Geheimakten und was da nicht nur alles in dem Band drin ist. Jetzt noch ein abschließendes, knackiges Superfazit. 5 von 5. Sollte man den Band kaufen oder absolut nicht? Absolut. Hier ist wieder, ich fange mal an übrigens, ne? Ja, gerne. Hier ist wieder wie bei der Special Black Edition. Wird hier wieder mehr auf dick gesetzt. Dick und günstig. Und das ist auch am besten eigentlich. Viel Inhalt, günstiger Preis. Besser kann man doch Conan-Fans gar nicht bedienen, oder? Nee, auf keinen also, Fall. Also, außerdem sind die Fälle gut ausgewählt. Also, da geht es Lob an Japan natürlich. Lob an Deutschland dafür, dass sie es hergeholt haben. Mich stört halt wirklich, dass die bei den Geheimberichten und bei den Geheimakten dort wieder nur japanische Schriftzeichen in den Textstellen sind. In den Zitaten von anderen Bänden. Das ist wirklich etwas, was man hätte machen können. Das also, ja. Machen müssen eigentlich müssen schon fast, ja. Finde ich. Also, die ganzen Kapitel sind schon übersetzt. Man hat da keine richtige es Arbeit. Es gibt keine Entschuldigung dafür, oder? Es nee, ist doch alles da, ja. Wir haben alles. Also, es, ja. Ansonsten, ja. Sehr schön. Ich bin froh, dass wir wieder einen Sonderband haben, der etwas dicker ist. Weil mit Special Romans Edition und Kickle Conan wurde es ja wieder etwas dünner. Ja. Und jetzt, schön, macht sich im Regal auch echt super, muss ich ehrlich sagen. Habe ich noch nicht reingestellt, aber das werde ich dann ja sehen. Ja, also auch ich kann den Band klar empfehlen. Ich hatte ja meine Kritikpunkte schon mal genannt, dass man eben einige Geheimakten, Geheimberichte oder wie das hieß, falsch platziert hat, meiner Meinung nach. Manchmal einen ganzen Fall hätte abdrucken müssen, anstatt nur 2 Kapitel. Dass so die kleineren Punkte und die Fallauswahl hätte besser sein können, aber das ist ja auch Geschmackssache ja. In gewisser Hinsicht. Im Grunde genommen bin ich zufrieden. Die Busentführung war dabei, Jodys Einführungsfall war dabei und der Kaufhausfall war mit dabei. Den fand ich auch sehr wichtig, um ehrlich zu sein. Mhm. Ich sehe den FBI Selection auch so in gewisser Weise als Nachfolgerband der Special Black Edition. Kann man so durchaus machen, ja. Ja. Also ich denke, er wird auch nicht ähnlich erfolgreich, aber er wird nochmal finanziell einstecken können als die Special Romance Edition. Also die Special Black Edition erschien ja in Japan damals kurz vor dem Kaufhausfall eben und da hatten die den eben noch nicht drin. jetzt konnte man den Kaufhausfall natürlich locker mit reinpacken und in dem Sinne, wenn es der wirkliche Nachfolgerband gewesen wäre, hätte man auch den Mystery Train Fall mit reinnehmen können, sogar müssen eigentlich, aber da hat man sich dann doch ein bisschen besonnen, finde ich, dass da nicht so eine starke FBI-Fokussierung da ist und hat ihn rausgelassen. Genau. In dem Sinne auch gut, ja, muss also ich sagen. Ja, also ich hätte nicht drin haben gewollt, ehrlich gesagt. Ja, ich will ja also eine FBI-Selection hier haben, oder? Der Kaufhausfall hat ja mit Namakai Joji, der ist wichtig, Kamel zu tun. Der hat da auch Hand und Fuß, aber ansonsten... P&A wäre halt auch wichtig gewesen. Ja, finde ich auch. Aber ansonsten, also kann man wenig sagen. Also wenig Subaru Okia mit drin. Ne? Ja, genau, Subaru Okia mit drin, obwohl er auch nicht so beim FBI wirklich mit drin hängt. Und Cera, weiß man auch nicht so genau ist. Ja, das sind eben so ein paar Punkte vielleicht auch, wo man sagen kann, diese sind mit drin, damit sich der Verkauf ein bisschen steigert, wenn einige sagen, oh, da ist ein Sierra-Fall mit drin, muss ich haben. In dem Sinne könnte ich mir vorstellen. Ansonsten, ja, kann ich nichts sagen. Ich vergebe James Black, Shuichi Akai, Jody Starling, Kamel, Conan, alle fünf vom Cover. 5 von 5. Grandiose FBI-Selection. Kaufen, 6 Euro sind's wert. Ich vergebe die Detective Boys und mich. So. Also kaufen auf jeden Fall, wirklich. Wer die Special Black Edition hat, der weiß, was er Gutes daran hat. Immer noch mein liebster Sonderband, aber die FBI Selection hat's in sich. Genau, alles hintereinander durchlesen, einen Tag frei nehmen und dann zack. Ja, passt alles auf jeden Fall total da rein. Also ja, auch ich empfehle den Band wärmstens mit dem Preis und den Inhalten 5 von 5 FBI Abzeichen. Auch schön die Aufmachung halt, das dunkel gehaltene Cover und der Buchrücken an der Seite mit dem hell leuchtenden FBI-Button und dem Conan obendrauf, also sticht schön heraus und ja halt. Kritik kann ich mich halt Philipp in dem Punkt anschließen, dass ich gerne den P&A-Fall mit drin gehabt hätte und ja, ansonsten halt die einige Deplatzierungen der Geheimakten hätte man ein bisschen besser machen können, aber ansonsten gibt es an dem Band nichts auszusetzen. Und die waren wohl vorgegeben, ne? Nehme ich an. Ich würde sagen, wenn man den Band, die FBI Selection und die Special Black Edition sozusagen sich zulegt, dann kann man dadurch auch schon einen sehr guten Start ins Detektiv-Conan-Universum machen und ja, ist vielleicht auch für jeden Neueinsteiger auf jeden Fall eine Empfehlung. Ja, Neueinsteiger aber weiß ich nicht, ne? Eher die Special Black Edition als natürlich. Die FBI Selection, muss ich sagen. Die Special Black Edition zuerst, aber in Ergänzung dann die FBI Selection. Also wenn die FBI anfängt, der könnte nochmal mit Verwirrung anfangen, also. Ja, genau. Ja. Da wird ja nichts vorher genannt. Keiner wird vorgestellt. Man weiß nicht, wer Kogoro und Gran sind im Grunde. Ja, deshalb sage ich ja, dass beide zusammen halt sehr gut sind. Ich muss aber doch einen Kritikpunkt noch nennen. Der fällt mir auch mit den neueren Conan-Wänden auf. Das Schwarz. Die Schwärze ist manchmal ziemlich... weißlastig. Und schwarz. Ja, also wie sagt man das? Ja, nicht ganz ausgefüllt. Ja, weißlastig. Ja. Verpixelt. Das fällt mir nicht so. Das war ja in letzter Zeit wieder besser, hatte ich das Gefühl. Ja, in den jetzt richtigen Conan-Wänden. Manchmal... Aber, ja. Habe ich auch gemerkt. Ja, gar nicht erwähnt. Wunderbar. Gehört noch dazu. Kritik muss man erwähnen, finde ich. Auf jeden Fall. Sind nicht gekauft, wir sind unabhängig. Ja. Zur Anschauung einfach mal kurz die erste Kapitelseite aufschlagen. Die Kampfspielfalle, da sieht man's. Aber der Rest sieht ganz gut aus. Also im Ernst. Und es lohnt sich auch. Der Kauf lohnt sich. Für 6 Euro habt ihr wirklich massig Content. Wenn man das in die normalen Wände splitten würde... 27, 29, 49, 58, 59, 60, 67, 74 und der Mystery Train, der am Ende erwähnt wird, 78. Also mit 6 Euro kommt ihr da nicht hin. Beziehungsweise sind ja eigentlich 21 Kapitel, also so gut wie 2 vollständige Bände und die kosten ja zusammen 13 Euro. Ja. Ihr wisst es. Und 6 Euro oder 13 Euro, da ist ein kleiner Unterschied. Ja. Ihr wisst es selber. Okay, gut. Dann sind wir auch am Ende des heutigen Connectcasts angelangt. Ich hoffe, ihr habt einen guten Einblick bekommen in die dicke FBI-Selection. War auch ein dementsprechend voll bepackter Conan-Cast hier heute. Ich bedanke mich fürs Zuhören, verweise noch auf unsere Auftritte. Conanwiki.org, unser Wiki, Conanforum.org, unser Forum zum Diskutieren, auch über diesen Sonderband. Conannews.org, alle aktuellen Informationen über kommende Conan-Bände und alles weitere. Twitter.com/Conannews, unser Twitter-Account. Facebook.com/Conannews, unser Facebook-Account. YouTube.com/Conannews, unser YouTube-Account. Instagram.com/Conannews, unser Instagram-Account. Und auf iTunes sind wir als Conancast zu finden. Und jetzt habe ich alles erwähnt, hoffe ja, ich doch. Hast du. Nee, oh, wunderbar. Dann kann ich jetzt ja endlich die Füße hochlegen und nochmal anfangen mit der FBI-Selection. Ja. Wunderbar. Würde sich lohnen, nicht wahr? Ja, auf jeden Fall. Gut. Kann man doppelt und dreifach lesen. Wunderbar. Ja, ich bedanke mich fürs Zuhören, sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Bleibt sicher. Juhu. Ja, macht's gut und denkt immer dran, a secret makes a woman woman. Where can a lipstick bring us? So Kultworte von Detective Conan, ja. Oder seit wann's Bliss? Eigentlich alles mit dabei hier in dem Sonderband. Oder fehlt irgendein Standardspruch? Olli, du brauchst doch nicht rechtfertigen hier im Conancast.